Deutschlandfunk. In unserer Reihe Partisanen der Utopie senden wir heute Abend Untergang des Egoisten Fatzer von Bertolt Brecht in der Hörspielfassung von Heiner Müller. Er schrieb zu sein, wichtig ist der Fragmentcharakter. Vier Leute desertieren aus dem Erben, die Revolution kommt bald, verstecken sich in der Wohnung des einen, warten auf die Revolution und die kommt nicht. Und nun sind sie ausgestiegen aus der Gesellschaft. Expansiveren Möglichkeiten gibt für die angestauten Revolutionen. Radikalisieren sie sich gegenseitig und negieren sich gegenseitig. Das ist eine große Formulierung einer Situation, die sich in der deutschen Geschichte immer wieder ergeben, also die Isolierung der Linken seit den Bauernkriegen. Das ist ein deutsches Thema. Die Fatzer-Fragmente entstanden zwischen 1927 und 1932. Fatzer ist für Heiner Müller der interessanteste Text von Brecht überhaupt. Er führt in diesem Hörspiel auch Regie. Und für Theaterfreunde ein Extra-Tipp. Frank Castorf, einer der einflussreichsten Regisseure der Gegenwart und Leiter der Berliner Volksbühne, spielte eine der Hauptrollen, nämlich Koch. Die Titelrolle wird von dem Dramatiker Jörg Michael Körbel gesprochen. Ruheort. Einzuprägen wäre noch die Gegend. Dies finstere Viereck zwischen Kränen und Eisenhütten, durch die dieser Johann Fatzer seine letzten Tage herumging, das Rad. Bertolt Brecht, Untergang des Egoisten Fatzer. End. Fassung Heiner Müller. Wer von euch ist mein Freund und grabt mich? Eine den Boden, dass mich nichts mehr trifft, aber da ist kein Platz mehr, wo ich hingeschießen, 10 Meter unter den Erden. Alles, was da ist, muss hin sein, wo eine Stadt steht, die muss hin sein und sollen keine Steine liegen, sondern wo sie war, soll ein Loch sein, muss man hinein schießen. Unsere Mutter ist ein Tank, aus dem schießen, wenn er in ein Loch fällt, fragt keiner nach uns, wir sind verloren, wir müssen hin sein und fragen sie, warum sind wir heute geboren, voll von Eisen und Gift. Wozu fresst ihr euer Fressen, wo doch dort ein Baum steht? Der muss doch auch hin sein. Schießt doch nicht mehr. Der Mensch kann nicht schwimmen über das Wasser im Meer. Und den Schwimmer erschießen noch ihre Schlachtschiffe. Der Mensch kann nicht in der Luft fliegen von selber. Aber muss er mit hinaufnehmen. Wo soll man da hinfliegen? Ist der Mensch. Der Mensch ist der Feind und muss aufhören! Ihr noch wisst, im zweiten Jahrzehnt dieses war ein Krieg aller Völker, welche sich ein unsinkbaren Schiffe versenkend von einem Meer zum anderen und 4 Jahre hausend unter dem Boden in Löchern aus Zement beschossen mit 10.000 Zentnern Erz, essen Gras und Fleisch ihrer Pferde, auf Maschinen aus Blech neuer Erfindung durch die Luft fliegend, gegeneinander, im Kern gegeneinander, welcher Krieg 4 Jahre dauerte und noch zu unseren Lebzeiten als Verbrechen erkannt wurde und ausspie ein Geschlecht voll Aussatz, das kurz dauerte und hatte Welt Abriss. Weltkrieg ist durch Johann Fatzer 2. Hallo. Nacht gegen Morgen auf zerschossenem Gelände. Aus einem Trichtertal taucht ein Tank. Aus ihm eine Stimme. Wie nach der Sintflut. Was ist da? Aus. Was sagt er? Hier ist nichts. 3 Soldaten steigen aus dem Tank. Kommt ruhig, hier ist kein Mensch. Nichts, wie nach der Sintflut. Kein Feuer, in der Luft kein Eisen. Wir sind falsch gesteuert.